Justus, da kommt Peter. Ja, hab ihn schon bemerkt. Hoffentlich spricht er uns nicht wieder an. Los, Bob, wir gehen zu den anderen. Okay. Hallo allerseits. Guten Abend. Ihr müsst Bob Andrews und Justus Jonas sein, richtig? Ja, genau. Ich bin Jack Lowell. Hi. Hallo. Jack Lowell, und du bist? Peter Shaw. Fein. Ah, und da kommt auch schon der Letzte. Was der Schlitten kostet, verdiene ich in 2 Jahren nicht. So wie der parkt, komme ich gar nicht mehr ins Auto. Der steht viel zu nah dran. Das ist nichts mehr frei. Außerdem werden wir ja alle zur gleichen Zeit wieder aufbrechen. Insofern kann er dich problemlos zuparken. Du hast gut reden. Das ist Lloyd Scavenger. Tatsächlich. Wer ist das? Lloyd Scavenger, ein Filmproduzent. Tut mir leid. Ich habe mich etwas verspätet. Kein Problem, Mr. Scavenger. Darf ich Sie nun einander vorstellen? Das dort ist Mr. Nolan, Mr. und Mrs. Parsley, Mr. Kittle, Miss Shawnee Davidson, Miss Jacqueline Williams, Peter Shaw, Justus Jonas und Bob Andrews. Justus Jonas, na Bruder, alles senkrecht, hey, gib mir Pfeil. Was? Ja, sicher. Ey, yo, Bobby, was geht ab? Freut mich ebenfalls. Meine Damen und Herren, ich würde sagen, jetzt kann's losgehen. Bitte folgen Sie mir. Im Boot ist Platz für uns alle, wir brauchen also nur eine Fahrt zu machen. Schade, bei der Suppe kann man es noch gar nicht sehen. Wir sind ja gleich da. Da, da ist es. Ian, sieh doch. Faszinierend. Klasse. Mr. Lowell, gestatten Sie mir eine Frage. Warum sind die Fenster des Hauses eigentlich alle vergittert? Einbrecher, Mr. Kittle. Anders könnten wir das Haus hier auf der Insel ja kaum vor ihnen schützen. Es ist ja nicht immer jemand hier. So, wir sind da. Alle Mann von Bord. Herzlich willkommen im Marriott House. Dieses Gemäuer hat Mrs. Sarah Marriott von 1882 bis zu ihrem Tod im Jahr 1920 erbauen lassen. Über einen Zeitraum von 38 Jahren? Richtig, Miss Williams. Durch die Marriott-Gewehre, die Sarahs Mann erfunden hatte, sind unzählige Menschen umgekommen. Der plötzliche Tod ihres Mannes und ihrer Tochter trieb Sarah in die Angst, die Geister der Erschossenen wollten sich an der Familie rächen. Ein Medium riet ihr, sich durch ein besonderes Haus zu schützen. Es müsse ständig erweitert werden, sollte Geheimgänge und Sackgassen haben, die die Geister verwirren. Darum gibt es im Marriott House viele seltsame Dinge. Hinter den Türen tun sich Abgründe auf, Treppenenden an der Decke, Fenster, durch die man nur eine Wand sieht, verschachtelte Gänge und ähnliches. Verrückt. Keineswegs. Es ereigneten sich tatsächlich unnatürliche Dinge in diesem Haus. Man hörte jemanden in einem leeren Zimmer atmen und vernahm Schritte in dem Raum, in dem Sarah starb. Und ich kann Ihnen nur raten, sich Ihre Wege zu merken. Wenn Sie sich verlaufen, kann es Stunden dauern, bis man Sie wiederfindet. So, das war's von meiner Seite aus. Ach so, das Handy. Nimmst du das an dich, Junge? Was? Ja klar, mach ich. Gib gut drauf Acht. Natürlich. Ich wünsche Ihnen eine aufregende Nacht. Morgen nach Sonnenaufgang sehen wir uns alle wieder. Nimm bitte einer von Ihnen den Schlüssel an. Ich reiche ihn durch den Briefschlitz. Ich gehe schon. In der Broschüre stand, dass einer von uns den Schlüssel an sich nehmen soll. Wenn keiner was dagegen hat, übernehme ich das. Ja, lass es doch den Jungen machen. Ich habe nichts dagegen. Ja, okay. Ich würde vorschlagen, dass wir nun auf unsere Zimmer gehen. In einer Stunde treffen wir uns dann im Esssaal. Irgendein Problem damit? Mitnichten. Ich bin nur froh, dass mir jemand sagt, was ich tun muss. Sie können von mir aus gerne... Lasst uns die Kuverts öffnen. Das ist ja nur der Weg zu meinem Zimmer. Ich dachte, das wäre ein Clan vom ganzen Haus. Das würde ja wohl nicht viel Sinn machen, Schätzchen, oder? Nein, natürlich nicht. Na sehen Sie. Jetzt platzt mir aber der Kragen. Warum spielen Sie sich ja eigentlich so auf? Unmöglich, unmöglich. Gebe ich Ihnen vollkommen recht. Tja, Amateure. Mann, was für ein Idiot. Das kann ja noch heiter werden. Endlich, das ist mein Zimmer. Ach, Mann, oh Mann, den Plan sollte ich wirklich nicht verlieren. Ah, da ist ja das Kuvert. Ja. So gefällt mir das. Nanu, haben Sie hier oben noch jemanden einquartiert? Hallo? Niemand da. Hat mich wohl getäuscht. Ich hasse dieses Haus. Da braucht man echt ewig, bis man in seinem Zimmer ist. Wieder ein Brief. Kein Plan. Sieht nicht gut aus. Na, fantastisch. Dann weiß ich ja, was ich heute mache. Mist. Was? Keine Bewegung oder du musst ran. Es sei denn, du trittst freiwillig zurück und erklärst mich öffentlich und mit einer großen Feier, die du zahlst, zum ersten Detektiv. Oh, Peter! Mann, bist du verrückt? Mich hätte fast der Schlag getroffen. Habe ich gut hingekriegt, nicht wahr? Mich hättest du fast hingekriegt. Du bist so ein Spinner. Der Spinner ist aber heute auch der Mörder. Also habe ich unser heutiges Opfer grausam zur Strecke gebracht. Tolle Idee. Und weil wir gerade bei Idee sind, was sollte eigentlich diese affige Begrüßung vorhin? Na, Bruder, alles senkrecht. Gimme five. Bobby, was geht ab? Na, so wie ihr danach geguckt habt, kam sich ja keiner auf die Idee, dass wir uns kennen. Und darauf sollte ich ja achten. Oh Mann. Gimme five. Und, hast du dir schon überlegt, was du heute die ganze Nacht machst? Tot im Zimmer liegen, verschwunden sein oder als Geist umgehen? Erinnere mich nicht dran. Ja, gleiches Recht für alle. Bob und ich waren auch schon dreimal Opfer. Heute bist du dran. Ja, ich weiß. Aber warum bist du jetzt wieder der Mörder? Na, eigentlich wäre doch Bob an der Reihe. Das liegt mir eben im Blut. Naja, noch diese Nacht, dann haben wir es geschafft. Und Lovell zahlt ja nicht schlecht. Allerdings könnte es diesmal etwas problematisch werden. Du meinst wegen Nolan? Mir kommt er ziemlich besserwisserisch vor. Außerdem scheint er es gewohnt zu sein, dass alle nach seiner Pfeife tanzen. Und was hältst du von den anderen? Mrs. Parsley ist sehr nervös und wohl auch etwas schlicht im Geist. Sie wird sicher keine allzu große Hilfe sein. Achtet vielleicht nur darauf, dass ihr sie nie von den anderen isoliert, sonst flippt sie womöglich aus. Und Mr. Parsley hält sich hoffentlich an das Rauchverbot, sonst fackelt er uns das ganze Haus ab. Kittel ist zwar recht pfiffig, habe ich den Eindruck. Auf der anderen Seite hat er auch etwas Merkwürdiges an sich. Shawnee und Jacqueline scheinen recht nett zu sein. Und beide sind sehr hübsch. Peter, du hältst dich zurück, ja? Wir sind hier, um zu arbeiten. Nein, mir bricht das Herz. Das Herz ist auf der anderen Seite. Mir bricht's auch da. Wäre da noch Scavenger. Es hat mich wirklich überrascht, dass ein Mann wie er an so einem Spiel teilnimmt. Vielleicht ist das sein Hobby. Dennoch finde ich es erstaunlich, dass sich eine Berühmtheit einfach so unters Volk mischt. Hat nicht jeder von uns zwei Seiten? Apropos zwei Seiten. Ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass du zwei verschiedene Socken trägst? Das gehört so. Das gehört so? Ja, und ich kann das dir sogar beweisen. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Genau, denn weißt du, ich habe... Gott sei Dank, Jos. Oh, gut, dass du wieder dasselbe Zimmer hast. Bob? Was ist los? Oh, ich wurde überfallen. Was? Ich muss mir erstmal setzen. Jemand hat mich auf dem Weg zu meinem Zimmer verfolgt und dann von hinten niedergeschlagen. Oh, mein Schädel brummt immer noch. Was? Oh, Gottes Willen. Ja, es kommt noch schlimmer. Mir wurde das Handy geklaut. Das verstehe ich nicht. Wieso stiehlt jemand das Handy? Das ergibt doch keinen Sinn. Vielleicht haben wir Just, wie heißt die Typ nochmal, die zwanghaft alles mitgehen lassen? Kleptomanen. Aber das ist unwahrscheinlich, zumal Kleptomanen selten Gewalt anwenden. Naja, war auch nur so eine Idee. Übrigens, kurz bevor ich zu dir kam, Just, wollte jemand in mein Zimmer. War das einer von euch? Nein. Nicht? Nein? Echt nicht? Dann habe ich mich wohl doch getäuscht. Oder auch nicht. Aber wenn es um das Handy ging, dann wusste doch jeder, dass es Bob hatte. Warum also wollte jemand zu dir, Peter? Noch einmal zurück zu dem Handy. Ich kann mir nur noch einen Grund vorstellen, warum es jemand klaut. Ja, ganz einfach, er will verhindern, dass wir es benutzen. Aber was bringt das? Mit dem Handy können wir zwar im Bedarfsfall Hilfe holen, aber selbst wenn wir es nicht mehr haben, sind wir nicht aufgeschmissen. Wir müssten über den See schwimmen, okay, aber das wäre eigentlich auch kein Problem. Es sei denn... Es sei denn was? Kommt mit! Wo willst du hin? Runter zur Eingangstür. Ich glaub's nicht, so eine Ratte. Sekundenkleber. Da hat jemand Sekundenkleber ins Schloss gedrückt. Wir können also bis morgen früh, bis Lovell kommt, keine Hilfe holen. Aber wieso tut jemand sowas? Ich hab das ungute Gefühl, dass wir genau das im Verlauf dieser Nacht rausfinden. Das kam von oben. Los, rauf, Kollegen. Nach rechts. Da. Hallo? Wo sind Sie? Ist was passiert? Verdammt! Hier stimmt doch was nicht! Hallo? Habt ihr das auch gehört? Da hat doch jemand geschrien! Ja, aber hier ist niemand. Besser, wir trommeln alle im Esssaal zusammen. Dann wissen wir, wen es erwischt hat und können unsere Suche besser koordinieren. Einverstanden. Wir können uns ja aufteilen. Shawnee und ich suchen in dieser Richtung und ihr beiden in der anderen. Dann mal los. Mal sehen, wen wir finden. Aber merkt euch die Wege, ja? Wo bleiben die anderen denn? Jetzt sei doch nicht so ungeduldig. Ach, da seid ihr ja endlich. So, sind wir vollzählig? Nein, da fehlt einer. Scavenger. Also, meine Herrschaften, damit dürfte klar sein, wer unser Opfer ist. Lloyd Scavenger. Psst, alle mal leise sein. Was war das? Das kam von irgendwo da hinten. Nein, von oben. Vielleicht nur ein Fensterladen, der im Wind klappert? Das ist kein Fensterladen. Na, sicher nicht. Und es kam doch von da hinten. Wir sollten dem nachgehen. Einverstanden. Alle bleiben dicht beieinander. Mir nach. Kollegen, versteht ihr das? Wie passt das zusammen? Das Handy, das Schloss, der Schrei und das Scavenger nicht auftaucht. Im Augenblick sieht es so aus, als hätte Scavenger geschrien. Wenn uns keiner der anderen was vormacht, dann nämlich wäre Scavenger einfach verschwunden, um den Verdacht wegen des Handys und des Schlosses aufzunehmen. Mist, hinter der Tür ist nur eine Wand. Hier muss irgendwo noch eine sein, die in diese Richtung führt. Da hinten. Wow, was ist das? Ein Lichthof. Das ist ja Wahnsinn. Und Mrs. Marriott ist verrückt. Wer baut bitte schön ein Fenster in den Fußboden? Es kommt von unten. Ist da unten was? Ich sehe nichts. Das Glas spiegelt so. Das Licht ist so hell. Ich drehe mal die Flamme runter. Da bewegt sich was. Eine Hand. Es war eine Hand. Da liegt jemand gefesselt auf dem Boden. Das ist Scavenger. Ich erkenne sein Jackett wieder. Um Himmels Willen, was ist das? Da zerrt was an ihm. Irgendwas zieht ihn zurück in die Dunkelheit. Wir müssen was tun. Ihm helfen. Was haben Sie vor? Na, was wohl? Das Fenster aufmachen oder notfalls demolieren. Wir müssen da runter. Die Fenster sind nicht zu öffnen. Und das Glas ist absolut bruchsicher. Oh, verdammt! Wir laufen nach unten. Wir müssen das Zimmer finden. Und wie? Wie wollen Sie das finden? Kennen Sie den Weg? Scavenger! Nein! Er verschwindet! Er wird durch die Tür gezogen. Nach unten, schnell. Wir müssen irgendwie dieses Zimmer finden. Ja, wir sind irgendwo im Westflügel. besten wir suchen nach der nächsten Treppe, die uns ins Erdgeschoss bringt. Justus, hast du jetzt auch Blut geleckt? Hm? Na, das Spiel. Jetzt beginnt es doch erst richtig. Und dieser Auftritt von Scavenger, das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Ja, sicher. Lowell hat das wirklich erstklassig inszeniert. Man könnte fast glauben, dass hier wirklich etwas nicht stimmt. Nein, ganz ehrlich, ein tolles Spiel. Da, rechts, am Ende des Korridors die Treppe. Da, links geht es zum Ballsaal. Ja, und da rechts zum roten Saloon. Salon, Peter. Woher wisst ihr das? Ja, woher? Dann geradeaus. Da, eine Küche. Und da oben ist das Fenster. Hier muss es gewesen sein. Just, sieh dir das mal an. Blutige Schleifspuren. Iron, ich kann das einfach nicht. Ich kann es nicht. Tut mir leid, Liebling, aber ich halte das nicht mehr aus. Ist schon gut, mein Schatz. Du hast recht. Das ist wirklich zu viel des Guten. Ganz so realistisch hätte man das dann doch nicht aufziehen müssen. Ach was, so ein paar Blutspuren. Das ist doch das Salz in der Suppe. Das ist es, fürchte ich, nicht. Was ist denn? Oh mein Gott. Was habt ihr denn auf einmal alle? Sind hier nur Mem oder was? Sehen Sie doch. Mr. Scavenger ist durch diese Tür gezogen worden. Und dahinter befindet sich... Das ist doch... meine Güte! Eine Wand! Das Ding hat ihn durch eine Wand geschleift. Sagenhaft. Einfach sagenhaft. Genau so stelle ich mir ein Mörderspiel vor. Meine Damen und Herren, wir müssen Ihnen etwas mitteilen. Das hier ist kein Spiel mehr. Was hier passiert, ist schreckliche Realität. Na klar, schreckliche Realität. Ich wünschte, es wäre anders, aber Tatsache ist, dass Mr. Scavenger wirklich etwas zugestoßen zu sein scheint. Du machst Witze, oder? Und woher willst du das wissen? Hier. Eigentlich war ich als Opfer vorgesehen. Und ich als Mörder. Ja, aber wenn ihr Opfer und Mörder seid, wer hat dann Scavenger in seiner Gewalt? Und warum? Iron, es ist wahr. Es ist alles wahr. Könnte es vielleicht sein, dass Mr. Lowell ein doppeltes Spiel spielt? Ja, daran haben wir auch kurzzeitig gedacht, aber das hat er bisher noch nie getan und das würde auch völlig unseren Abmachungen widersprechen. Wenigstens wir müssen wissen, was vor sich geht. Deshalb war bis jetzt auch immer einer von uns Opfer und einer Mörder. Moment mal, Abmachungen? Wovon sprichst du? Und was meinst du mit einer von uns? Hier ist unsere Karte. Die drei Detektive, drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Wie? Das seid ja ihr. Ihr seid Detektive? Ihr kennt euch? Ja, wir kennen uns. Seit etwa 3 Wochen arbeiten wir für Mr. Lowell bei diesem Krimispiel und wechseln uns dabei als Opfer und Mörder ab. Ach, und ein anderer als ihr war nie Opfer oder Mörder? Als Opfer hätte er nicht mehr an dem Spiel teilnehmen können und als Mörder wäre das Spiel zu unberechenbar geworden. Wir sollten ja auch unauffällig dafür sorgen, dass der Mörder bis zum Morgen gefasst wäre. Verstehe. Deshalb kennt ihr euch so gut in dem Haus aus. Und ihr meint wirklich, dass Scavenger etwas passiert ist? Das ist im Moment die einzig logische Erklärung. Wir müssen unbedingt Mr. Scavenger finden. Wenn ich das richtig sehe, haben wir noch ein Problem. Was? Nämlich? Mr. Kittel, er ist nicht hier. Du hast recht, aber vorher beim Fenster war er doch noch bei uns. Und auf dem Korridor war er hinter mir. Dann wissen wir ja schon, wer... Oh, da seid ihr. Ich dachte schon, ich hätte mich verlaufen. Sie haben uns aus den Augen verloren? Ja, ich musste mir die Schuhe binden. Auf einmal wart ihr alle weg und... Was ist denn los? Warum seht ihr mich so an? Scavenger wurde entführt. Dachtet ihr alle, ich wäre der Mörder, oder? Das alles verhält sich etwas anders, als Sie denken, Mr. Kittel. Es verhält sich nämlich so... unfassbar. Ich bin sprachlos. Wir müssen etwas unternehmen. Das Handy! Bob, du hast doch das Handy! Wir müssen Lowell informieren. Sofort! Ja, jemand hat es mir gestohlen. Was? Ich wurde niedergeschlagen und danach war das Handy weg. Mein Gott. Aber das kann ja nur heißen, dass einer von uns das war. Nicht unbedingt. Wir müssen auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass sich schon jemand vor uns im Haus befunden hat. Irgendwie beruhigt mich das gar nicht. Aber ich dachte, es gibt nur diesen einen Schlüssel, den du, Justus, an dich genommen hast. Was wiederum bedeutet, dass nur Lowell jemanden vorher einschleusen konnte. Das könnte sich womöglich so verhalten, ist aber im Augenblick zweitrangig. Außerdem ist es, wie gesagt, nur eine Hypothese, dass außer uns noch jemand im Haus ist. Aber wie auch immer, wir müssen Scavenger finden. Und wenn du jemanden reingelassen hast? Wenn es ihnen Spaß macht, können sie auch mich verdächtigen. Aber zum Thema Schlüssel sollten sie alle noch etwas wissen. Das Schloss wurde mit Sekundenkleber unbrauchbar gemacht. Wir können also auch nicht aus dem Haus, um auf diesem Weg Hilfe zu holen. Wir sind eingesperrt? Ja, bis morgen früh sitzen wir hier fest. Mr. Parsley, es wäre wohl am besten, wenn Sie mit Ihrer Frau in den Esssaal gingen und sich ein wenig ausruhten. Ja, ist gut. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Wissen wir, ob die Dame nicht vielleicht simuliert? Das ist vielleicht der Plan. Nachher lassen wir die beiden alleine und sie murksen einen nach dem anderen von uns ab. Aber Mr. Nolan, Sie sehen doch... Nichts sehe ich. Ich traue niemandem mehr. Dann übernehmen Sie aber auch die Verantwortung dafür, wenn Mrs. Parsley zusammenklappt. Das ist im Moment mein geringstes Problem, Jungchen. Lass gut sein, Jungs. Wir kommen mit. In Ordnung. Am besten wir versuchen zunächst, Scavengers Zimmer zu finden. Hat jemand gesehen, wo er einquartiert wurde? Er lief ziemlich lange vor mir her. Wir mussten beide in den zweiten Stock. Oben kam dann ein Gang, wo ich links und er rechts abbog. Mehr weiß ich nicht. Das ist doch schon mal was. Ich führe euch bis dahin, wo ich ihn aus den Augen verloren habe. Hier war's. Ich musste nach da und Mr. Scavenger sah ich nach dort hinten laufen. Gut. Vielleicht haben wir Glück. Mir nach. Habt ihr das gehört? Hä? Was denn, Erster? Da hat doch jemand... Das muss Scavenger sein. Eindeutig von oben. Wohin jetzt? Da! Hört ihr das? Schritte kommen aus der Wand. Ja, da muss ein Geheimgang sein. Du hast recht. Die Wand ist hohl. Hallo? Hallo, ist da jemand? Mr. Scavenger? Hallo? Hilfe! Mr. Scavenger! Wir sind hier draußen! Was ist passiert? Helft mir, bitte. Ihr müsst mich hier rausholen, schnell. Er kommt sicher gleich. Er findet mich. Wer kommt gleich? Nein! Lass mich in Ruhe, du verfluchter Geist! Mr. Scavenger? Mr. Scavenger! Was? Was war das? Ich weiß es nicht. Ich kann mir das alles nicht... Wo ist Kittel? Das darf doch nicht wahr sein. Er wollte nur kurz in eines der Zimmer sehen. Verflixt. Ich dachte, es wäre klar, dass sich hier niemand mehr abseilt. Mr. Kittel! Mr. Kittel! Ja doch. Was ist denn? Wo waren Sie? Ich dachte, ich hätte da unten in einem der Zimmer etwas gehört. War aber nichts. Sie haben was gehört. Was denn? Meine Güte, ich will doch nur helfen. Und Sie sind immer dann nicht da, wenn sich Scavenger bemerkbar macht. Scavenger? Habt ihr ihn gefunden? Er war in der Wand. Da muss ein Geheimgang sein. Er hat um Hilfe gerufen. Und dann hat ihn... etwas geholt. Etwas geholt? Er hat Geist gerufen. Die Mariottgeister. Ihn hat einer der Marriott-Geister geholt. Das ist es. Mrs. Marriott hat recht. Die Geister der Ermordeten haben ihn. Mrs. Parsley, mal abgesehen davon, dass ich nicht an die Existenz von Geistern glaube, hatte Mrs. Marriott davor Angst, dass der Fluch sie und ihre Familie treffen könnte. Nicht jeden beliebigen Fremden, der sich in ihrem Haus befindet. Und es wäre schon ein großer Zufall, wenn Mr. Scavenger in irgendeiner Form mit Mrs. Marion verwandt sein sollte. Bezog sich die Legende wirklich nur auf die Marriotts? Oder sollte es nicht eher jeden treffen, der mit einem Marriott-Gewehr getötet hat? Es sind die Geister. Es sind die Geister. Scavenger hat jemanden erschossen. Und es trifft ihn der Fluch. Die Marriott-Gewehre sind schon lange nicht mehr im Handel. Und selbst wenn Mr. Scavenger eins davon besitzen sollte, kann ich mir nicht vorstellen... Sie wissen schon... Nein, nein, ich darf Ihnen aufgrund meiner Erfahrungen in zahlreichen ähnlich gelagerten Fällen versichern, dass wir es bestimmt auch hier mit einem überaus natürlichen Phänomen zu tun haben. Und wenn Scavenger der Nachfahre eines Marriott-Mörders ist? Peter! Wie könnte doch sein? Ja, vielleicht trifft es wirklich jeden, der jemanden mit einem Marriott-Gewehr erschossen hat. Vielleicht reicht der Fluch weiter. Von den Marriotts lebt ja niemand mehr und daher holen sich die Geister... Ja, wenn man das so sieht, alle Marriotts sind tot, die Geister wollen Rache. Okay, in Ordnung. Dann werde ich es beweisen, dass Mr. Scavenger nicht der Rache eines Geistes zum Opfer gefallen ist. Bitte folgen Sie mir und ihr habt jetzt alle zusammen. Wo willst du hin? Zum Archiv. Das ist das Archiv von Mrs. Marriott. Hier hat sie zeitlebens alles gesammelt, was ihr Auskunft über die Opfer und über die Täter von Marriott-Gewehren geben konnte. Und wenn wir jetzt einmal bei den Tätern unter S wie Scavenger nachsehen... Hier haben wir eine Petra Skessage und davor haben wir bestimmt... Erster, was ist? Das hier. Scavenger Howard! Das ist doch ein Witz. Ein absoluter Witz. Scavenger Howard. Und ein ganzer Artikel. Offenbar aus einer alten Zeitung. Vom März 1893. Santa Fe, New Mexico. Amerikanische Pokermeisterschaften. Toter bei Schießerei. Bei den amerikanischen Pokermeisterschaften kam es am Mittwoch zu einem folgenschweren Zwischenfall. Gegen Mitternacht brach in einer der Pokerrunden ein Streit aus. Der angeblich Geschädigte, ein Howard Scavenger aus San Francisco, zog plötzlich seine Marriott, das ist unterstrichen, hervor und erschoss den Kolonialwarenhändler Ben Crosky aus Dallas, der ihn betrogen haben soll. Scavenger wurde umgehend ins örtliche Bundesgefängnis gebracht. Denn ist es wahr? Mr. Scavenger befindet sich in der Gewalt eines Geistes? Das gibt's doch nicht. Howard Scavenger. Ja, und was jetzt? Wir machen weiter wie geplant. Nur, dass wir die Suche ab jetzt ein bisschen besser koordinieren. Ich würde vorschlagen, wir teilen uns in drei Gruppen auf, die jeweils einer von uns anführt. Vorher holen wir noch die Walkie-Talkies aus unserem Zimmer, damit wir uns verständigen können. Ihr habt Walkie-Talkies dabei? Gehört zu unserer Standardausrüstung. Und um zu vermeiden, dass wir dieselben Zimmer durchsuchen, verwenden wir auch unsere Kreiden. Jede halbe Stunde treffen wir uns im Esssaal. Sind alle einverstanden? Ihr führt die Gruppen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, wir sind für sie verantwortlich.